Meine Lippen lesen deine unruhigen Minuten, in denen sich die Realität hinter den Flusen des Zigarettenrauches im Barlicht verliert. Du hattest das Grau angezogen und ich ihm Schatten gespendet, bis alles im Dunkeln offen lag und sich im Kerzenschein des neuen Morgens als Schicksalsvogel offenbarte.